8:09 Uhr. Wir Journalisten genießen weltweit, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, kein allzu hohes Ansehen. Karl Kraus etwa meinte, ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat. Und Mark Twain erklärte, Journalisten sind Leute, die ein Leben lang darüber nachdenken, welchen Beruf sie eigentlich verfehlt haben. Der ein oder andere Vorwurf mag zutreffen, auch Journalisten lassen sich instrumentalisieren und trotzdem seien Gegenfragen erlaubt. Wem haben wir Erkenntnisse über den Dopingsumpf im Spitzensport zu verdanken? Wer hat so manche politische Affäre, so manchen Skandal aufgedeckt? Es waren Journalisten, die ihrer Arbeit überaus ernst nachgegangen sind. Das Netzwerk Recherche hat zu seiner Jahrestagung nach Hamburg geladen. Vorsitzender der Organisation ist Thomas Leif vom Südwestrundfunk. Guten Morgen, Herr Leif. Guten Morgen, ich grüße Sie. Wie wirkt sich die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Qualität der journalistischen Arbeit aus? Direkt aus meiner Sicht noch nicht, aber mittelfristig wird es spürbare Konsequenzen geben, weil wir zurzeit natürlich den ganz normalen Status haben. Wir haben Spitzenprodukte im Vergleich zu anderen europäischen Staaten im Mediensektor in Deutschland. Aber wir haben auch Signale, dass große Verlage teilweise bis zu 10.000 Leuten im Mediensektor entlassen wollen. Wir haben auch Hinweise, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk man sich auf große Sparrunden einstellt und in mittelfristig 15% des Budgets einsparen will. All das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Mehr Leute müssen arbeiten in Sektoren, die sie vielleicht gar nicht so genau kennen. Sie müssen sich im Online-Bereich verdingen. Sie müssen aber auch insgesamt mehr Service liefern. Und da bleibt am Ende das Zeitbudget nicht mehr da, um größere Geschichten zu machen, vielleicht auch bessere Qualität zu liefern. Sie haben das Problem angerissen. Wir stecken doch, wenn man so will, in einem absoluten Dilemma. Einerseits müssen wir informieren. Leser, Hörer erwarten auch so etwas wie Service. Und andererseits gilt es der Frage nachzugehen, welche Konsequenzen das System ziehen muss, wenn man allein an die Wirtschafts- und Finanzkrise denkt. Das ist doch ein Dilemma, aus dem man so ohne weiteres nicht herauskommt. Das stimmt, vor allen Dingen, weil die Eckdaten sehr problematisch sind. Wir haben ja bis jetzt auch im Journalismus, aus unserer Sicht jedenfalls, die Zeichen der Krise nicht analysiert und vor allen Dingen auch nicht die Ursachen benannt und die Verantwortlichen genau gekennzeichnet. Das heißt, wenn man eine Wirtschaftskrise und Finanzkrise nicht sauber analysiert und auch die Konsequenzen reflektiert, dann hat man meiner Ansicht nach auch keine Chance, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und gerade im Wirtschaftsjournalismus, das ist so ein Thema, mit dem wir uns heute sehr intensiv beschäftigen, gibt es nicht die gleiche kritische Distanz und die gleiche kritische Professionalität wie etwa im Politikbereich oder im Kulturbereich. Woran machen Sie das fest? Wir machen es daran fest, dass Wirtschaftsjournalisten oftmals eine stärkere Nähe zu ihrem Berichterstattungsgegenstand haben, weniger distanziert mit Leuten umgehen, die aus der Wirtschaft kommen. Und es liegt auch daran, dass die Akteure in der Wirtschaft sich nicht auf Journalisten einlassen. Sie haben mehr mit Pressesprechern zu tun und mit PR-Leuten oder mit Anzeigenakquisiteuren als mit den verantwortlichen Managern oder den Leuten, die über Wirtschaft bestimmen. Sie sprechen von der größeren Nähe des Wirtschaftsjournalismus. Das ist ja ein Hinweis oder ein Vorwurf, der auch den Sportjournalisten galt. Aber wenn man die vergleicht, diese beiden Gruppen mit den politischen Journalisten, entsprechende Klüngelgruppen in Anführungsstrichen, die gibt es doch auch in der Politik. Da muss man doch in Berlin nur durch bestimmte Kneipen ziehen. Das ist gar keine Frage. Es gibt auch eine Hysterisierung in der Berichterstattung der Berliner Politik, auch ein großes Problem. Aber sie haben unter dem Strich eine größere Pluralität. Wenn selbst der Chefredakteur des Handelsblattes, Herr Thiesemer, in einer wirklich wichtigen Rede in Köln fundamental abrechnet mit den Defiziten auch der Verlage und der Verleger und zum Beispiel jetzt aktuell den Einfluss von Unternehmensberatern in den Verlagen geißelt, anders kann man das gar nicht sagen, dann ist das eine Zeitansage, die aber sonst kaum jemand wahrnimmt. Das heißt, wir haben auch im Journalismus Empörungspotenzial ständig ohne Konsequenzen. Und da sehe ich ein großes Problem, dass viele Dinge kritisch benannt werden und auch vielleicht auf dem einen oder anderen Kongress geäußert werden dürfen, aber es bleibt ohne Konsequenzen. Die Konsequenzen würden bei Wirtschaftsjournalisten vor allem doch wohl darin bestehen, dass man das Fach entsprechend studiert haben muss. Das heißt, über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen muss. Das wäre das Mindeste, aber auch eine viel stärkere Distanz zum Gegenstand selbst. Schauen Sie, der Deutsche Bundesbahn, der Bahnskandal jetzt mit PR-Agenturen, da wurde ja auch festgestellt, dass da bestimmte bestimmte Kolumnen und Kommentare von sogenannten Wirtschaftskennern in die Zeitung platziert worden sind, die am Ende bezahlte PR waren der Auftraggeber. Und die Financial Times zum Beispiel will diesem Sachverhalt nachgehen. Aber das ist ein Phänomen, was sie tausendfach haben und was permanent passiert. Also eine stärkere Distanznahme zu den Prozessen in der Wirtschaft, zu den Pressesprechern, aber auch zu denen, die die Botschaften verkünden. Das ist also mindestens erstmal der erste Schritt. Herr Leif, das Netzwerk Recherche will den Finger in die Wunde legen. Das haben wir auch jetzt mit diesem Gespräch versucht. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Signale ankommen? Zum Teil. Also bei den jungen Leuten, wenn 750 Journalistinnen und Journalisten sich ein ganzes Wochenende mit Fact-Checking oder aber auch mit handwerklichen Fragen... Fact-Checking ist ganz bewusst, Entschuldigung, es ist eine Methode, wo das Überprüfen der Tatsachen. Von Daten und Fakten, genau. Und zwar von solchen Leuten, die das hauptberuflich etwa beim Spiegel in der Dokumentation oder in anderen Archiven machen. Das war das Panel oder das war das Angebot, was am stärksten Resonanz fand. Und das finde ich ein ermutigendes Zeichen, weil es gibt eine Renaissance der Ernsthaftigkeit, stelle ich jedenfalls hier fest, dass man sich mit dem Handwerk beschäftigen will, dass man selbst nachfragt und sonst könnte man sich diese Resonanz gar nicht vorstellen. Und schauen Sie, wir sind vor 9 Jahren angetreten mit einer scharfen Kritik an der Vermischung von PR und Journalismus und haben davor gewarnt. Jetzt durch die Bundesbahn-Aktivitäten und die Berichte sind wir indirekt bestätigt und selbst unsere schärfsten Kritiker, die immer gesagt haben, wie andere Journalistenorganisationen, man muss das zusammen sehen, das kann man nicht trennen, sind jetzt kleinlaut. Das ist, finde ich, nach fast einem Jahrzehnt durchaus ein kleiner Hoffnungsschimmer. Der Vorsitzende des Netzwerks Recherche, Thomas Leif. Herr Leif, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. 8:16 Uhr haben wir es jetzt. Deutschland.